aber du siehst ihn doch nicht. Nein, wir sehen uns, aber die Zuschauer nicht, die hören uns nur. Ja, aber wir sehen uns nur und hören uns nicht. Ach, krass. Ja. Das ist abgefahren. Das ist ja die Idee von Podcasting. Ach, ich kenne das nur aus dem Radio, dass man sich auch hört die ganze Zeit. Nein, nein, nein, wir sehen uns nur. What? Du musst vielleicht dein Mikrofon vielleicht ein bisschen nach unten stellen. Hm. Da kannst du einfach hier in diesem... Ah, ja. Oh, der Stefan hilft dir, der Gentleman. Hm. Der ist ja nett, dafür ist er, der fingert da gleich. Der fingert da gleich rum. So, weil es regnet draußen. Ah, Mensch, hier fliegen die Pointen durch die Luft. Man muss eigentlich nur seinen Beutel aufmachen und sie einfangen. Ja, perfekt. Genau, richtig, vermeide P-Laute. PTK sind PTK, ganz schlicht. Ja, ganz schlecht. Aber du hast A-Laute. A-Laute sind, du hast ja wahrscheinlich eine professionelle Sprechausbildung, oder? Nee, ich war oder? Mal kurz bei 1 live. Ah, da nimmt man ja viel mit, ne? Du sagst in einem Nebensatz. Mm-mm. Nee, war kein Nebensatz, war ein Hauptsatz. Ja, du weißt auch nicht, wie viele Wochen oder Tage. Ich war auch mal ganz kurz bei 1 live. Ja, du auch? Mhm. Und zwar, warum hat es bei dir nicht geklappt? Ich habe keine Lust mehr gehabt. Ich bin nicht mehr hingegangen. Ich bin auch nicht mehr hingegangen. Vor allem, ich war dann so quasi, da haben die gesagt, ja, du kannst jetzt einfach hier abhängen und so. Aber es war alles so ein lockeres Verhältnis. Wann und da ich. Denn da, boah, weiß ich nicht, vor 2 Jahren, 3 Jahren? Ich war 2012 da. Ich glaube, ich 13 einfach. Ich war dann so das Pondorf und die halt ein Jahr danach. Und dann bin ich da hingegangen und dann hatten die nicht so wenig Aufgaben für mich. Und ich bin auch zu faul, mir einfach aber selber Aussagen zu suchen. Ja, ja, das ist das. Und dann bin ich einfach nicht mehr gekommen und dann war irgendwann vorbei einfach. Nee, ich hatte am Anfang Ehrgeiz und dachte, ich schlag mega geile Themen vor, habe ich auch vorgeschlagen. Es war immer so. Welche Themen hast du vorgeschlagen? Was waren so deine Top-Themen? Kannst du dich noch was. Was war 2012? So, jetzt kommen die Top 27 der Themen von 2012. Lena, nie genommen wurden. Also mein Top-Thema 1 war, mein Themenvorschlag war Spielplätze für Erwachsene. Warum gibt es keine Spielplätze für Erwachsene? Mhm. Warum nicht? Ja, durfte ich ja nicht recherchieren. Es gibt ja nur dann, ich habe dann recherchiert trotzdem und es gibt ja nur so Abenteuerspielplätze oder so, aber keine. Also dann geht es halt richtig ums Sportliche, ne? Aber keine, einfach nur Spielen. Und Freizeitparks? Ja, aber ist ja auch was anderes. Das muss ja richtig Eintritt zahlen. Das ist ja nicht so schön. Atmo. Das ist ganz schön. Es fängt gerade sehr stark an zu regnen. Wir hören das gerade. Ich finde es ganz angenehm. Bist du so ein Regenmensch? Ja. Kannst du da? Ja? Ja. Ich finde das ganz schön. So schön in der Bei uns zu Gast. Nein, Florentin hat nicht einfach nur neuerdings seine Frauenstimme perfektioniert. Wir haben eine junge Dame zu Gast. Namens Lena Kupke. Hallo. Du bist Schauspielerin. Comedienne. Hausmeister. Putzfrau. Du hast einen Pizzaladen. Du hast einen Kartoffelladen. Du machst dir die Buchhaltung nebenbei. Wir wollen uns erstmal bedanken für deine Dienste bis dato. Ja. Und dich ganz herzlich in das Podcast-UFO begrüßen. Ich freue mich, dass ich hier bin. Vielen Dank. Eines Dankeschön. Der besten Fingermodels Deutschlands. Dankeschön. Kann man so sagen. Du hast echt schöne Finger. Kann man wirklich mal sagen. Das, kann man so sagen. Ja. Es wurde auch schon mehrfach fotografiert und die haben auch versucht, mich als Fingermodel unterzubringen. Leider nicht so erfolgreich. Weil du immer dein Gesicht in die Kamera auch noch gehalten hast. Das ist richtig, ja. Das Schade. Ist richtig. Aber es bin immer so. Es ist bestimmt ein hartes Business als Fingermodel. Ich könnte mir da so eine Sitcom vorstellen, wo jemand unbedingt Fingermodel werden will und alles nur den ganzen Tag nur auf seine Finger fokussiert ist. Und irgendwie, aber die ist halt hart, die Szene. Und ich glaube, du kannst auch, der zum Beispiel, ich möchte einen ganz kurzen historischen Ausflug machen. Bitte, bitte. Wie ist die Mafia entstanden? Wie ich weiß ist nicht. Fingermodels. Die Mafia entstand. Nein, und zwar das Problem war, damals in Sizilien haben sehr viele Menschen vom Zitronenanbau gelebt. Ja, sie haben Zitronenbäume gepflanzt und die Zitronen geerntet und die verkauft. Das Problem an einem Zitronenbusiness ist, dass ein potenzieller Konkurrent, ein Neider, ja, könnte einfach mit einer Axt in deinen Garten kommen und innerhalb von einer halben Stunde deinen gesamten Obstgarten zerlegen und alle deine Zitronenbäume kaputt hacken. Und das war's dann erstmal. Was auch es dauert dann erstmal wieder 12 Jahre, bis die ganzen Zitronenbäume nachgewachsen sind. Das heißt, du bist einfach ruiniert. Du hast einfach alles, deine gesamte Existenz ist hinfort. Futsch. Ja? Fucci. Dahin. Fucci. Dahin. Kato. Und da haben sich die Bauern dann gedacht, okay, wir brauchen irgendwelche Leute, die meinen Obstgarten beschützen. Also holen wir uns Mafiosi. Und so ist die Mafia langsam entstanden. Von diesen, sie hatten komischerweise erst den Namen, ja, das, bevor es dann später ja, irgendwie das war Bedeutung ein bisschen seltsam hat. In diesem Zeitartikel. Wir Mafiosi. Onkel Mafiosi, könnt ihr aufpassen. Genau. Und so haben sie dich dann, und auch dann irgendwann haben dann die ganzen Beschützer der Gärten sich untereinander bekriegt und dann haben die dann irgendwann Schutzgeld bezahlt. Also so eine Schrebergartenaktion. Im Grunde ist es aus einer sehr spießigen Intention entstanden. Vor allem, wenn die dann den Gedanken entwickeln, dass sie auch selber ja die Limetten einfach klauen können. Ja. Und dann haben die angefangen, dass die Kriminalität quasi. Ja, genau, die haben dann sozusagen mit ihrem Schutz den Bauern erpresst. Wie das mit der Schippe im Sandkasten eigentlich? Erläutere. Naja, wer hat die Schippe weggenommen? Und dann baut sich so eine Front auf, die versucht, die Schippe wieder zurückzugewinnen. Und so, dieses Kindergartenprinzip. Nein? Geh nochmal näher drauf ein. Oder erzähl's nochmal. Wer ist genau die Schippe jetzt in diesem Beispiel? Wer von uns beiden ist die Schippe? Was willst du ich hatte Schwierigkeiten mit den ganzen Informationen von dir, weil es waren so viele. Information. So mit Zitronen und Limonen. Und ich hatte die ganze Zeit in meinem Kopf so einen wunderschönen italienischen Garten mit Zitronenbäumen. Du hattest einen Geruch in der Nase, gibst du. Was? Du hattest einen Geruch in der Nase. Du hast in den Urlaub gedacht. Ich hatte eine ja, das stimmt, das ist wohl wahr. Ich habe mich schon gesehen in Sizilien. War Sizilien überhaupt? Sizilien, sagt man ja. Guck mal. Auf Sizilien. Oh. Welche Gerüche magst du gerne? Was sind deine Top 17 Gerüche? Okay. 17? Ja, alles Top klar. 17. Okay, Lavendel, Santo Palo Räucherstäbchen, Tempelduft aus Bali. Warum liest du von der Liste ab? Was ist das? Ich hab doch gar keine Liste. Das bist du einfach so ein Zettel rausgeholt. Ja, das ist aber so auf deinem Arm geschrieben. Das ist imaginär, weißt du? Ich bringe mich schon mal. So, jetzt unterbreche ich. Der spezifischste Spickzettel aller Zeiten. Vanille, Zimt, Kakao. Kaffee, obwohl ich Kaffee nicht mag, was komisch ist, ich weiß. Salz. Aber jetzt machst du einen Poetry Slam. Machst du einen Poetry Slam. Regen, der Duft von Schlamm und Erde. Gras, was wächst und grünes. Warum haben wir so wenig Grün auf der Welt? Blätter, Sonnenstrahlen, Salz, wie es nach dem Meer auf meiner Haut trocknet. Speichel von. Das waren 17. Ja, danke schön. Oh, danke. Dankeschön. Aber ist dir aufgefallen, ich habe dich vor ein paar Tagen gesehen. Da waren wir bei Bares für Rares, nein, Kunst gegen Bares. So. Ja. Und dann war da auch eine Poetry Slammerin. Oh Gott, die hat die Bühne betreten und ich wusste, dass sie eine Poetry Slammerin ist, obwohl sie noch drei Worte gesagt hat, weil sie fing direkt an zu sagen: Ja, ich habe heute leider keine Texte mitgebracht und ich bin jetzt hier auf der Bühne und ich habe schon gelacht. Und die einfach sich nur vorgestellt und ich dachte mir direkt: Halt einfach deine Fresse. Ich werde hier nur auf der Bühne stehen, Dinge verstehen, auch mal andere, auch Wege, mal andere gehen, Wege gehen, sich sehen, selbst in dem wahr. Spiegel was ist wahr, bin sehen. Ich wahr, ist das die Realität? Ja, es ist die fucking Realität. Und dann, das ist so, einfach das nur Nonsens, wenn man das aufschreiben würde, einfach nur Schwachsinn. Ja, aber das war so, finde ich aber schön, weil man kann ja jeden beschissenen Text nehmen und den so vorlesen und keiner merkt. Das finde ich auch schön. Man kann auch immer so reden und dann weiß man nicht, man erwartet aber immer Reime. Und dann hat sie angefangen. Nee, du musst auch dieses angestrengte Gesicht dabei machen, als wenn du ganz angestrengt überlegst, was jetzt als nächstes dieses Suchen kommt. Immer. Genau. Dieses Reden, die Erde beben, beleben, sich selbst erheben und dann auf andere Weisen gehen. Weil ihr habt das schon drauf. Und was soll ich denn einen Song daraus machen? Du machst kein Poetry Slam. Was machst du denn stattdessen? Was mache ich denn stattdessen? Comedy. Stattdessen. Ein bisschen Stand-up und schreiben und spielen. Und was spielst du denn so? Rummikub. Was? Rummikub? Nee, Mau Mau. Ah. Ich kann mir doch keine Regeln merken. Ich bin ganz Mau Mau. Ich finde Mau Mau geil. Das was so theoretisch isst du denn da eigentlich? Ich habe meine Studentenfutter mitgebracht. Mit ach so, Entschuldigung. Cranberries. Ich habe mich gerade gewundert. Und ja. Mau Mau, du weißt immer, welche Karte du legen musst. Weil normalerweise wird am Ende noch, wenn jemand Mau gemacht hat, musst du am Ende, werden am Ende die Punkte gezählt. Das heißt, du musst immer, du musst immer die höchste Karte legen, die du legen kannst. Weil dann, wenn du die höchste Karte gelegt hast, du weniger Punkte hast. Und dann kannst du am Ende, also eigentlich hast du immer nur eine Karte, die du legen musst. Das ist halt das Mau Mau Prinzip. Das ist mich ein bisschen schiller, Mau Mau, weil es ein bisschen einfältig ist. Poker. Poker? Gib mal uns dein Pokerface. Warte. Wein. Warte. So traurig. Okay, weil sie oft verliert. Sie schüttelt sich gerade ihre Haare ins Gesicht. Ich weiß nicht, ob das zählt. Nein, ich bereite mich vor. Wow. Das ist nicht schlecht. Es war für eine Millisekunde gehalten. Es war ganz und jetzt, gut. Wenn du aber bluffst, ich soll ich mal mein Bluffgesicht okay. machen? Ja. Nee, machst du das so auffällig? Ja. Okay, mein Bluffgesicht ist auf jeden Fall... Sehr streng. Weil ich versuche, wenn ich bluffe, immer so zu tun, als hätte ich die Regeln nicht verstanden. So ein bisschen so. Ah, Zeitgewinn oder so. Wenn man eins von jeder Farbe hat, ist schon gut, oder? Also, oder? Dann bin ich jetzt schon richtig. Okay, dann all in. Einfach so. Das ist immer die beste Art. Ich habe, wenn ich Poker spiele, immer im Kopf, dass wenn Leute die Regeln nicht verstehen, dann bin ich mehr vorsichtig, weil die könnten halt aus Versehen gewinnen. Ja. Und das ist unberechenbar. Normalerweise sind bei Poker Leute immer berechenbar, aber nicht, wenn die Leute die Regeln nicht verstehen. Das ist ja, das bin ich. Du bist unberechenbar. Das bin ich. Ich bin unberechenbar, ja. Ich verstehe auch keine Regeln, weil ich es mir nicht merke. Weil es mir zu viele Regeln sind. Ich glaube, Poker ist eines der wenigen Spiele, wo ein absoluter Anfänger relativ einfach einen Profi schlagen kann, weil einfach man so viel auf Intuition und Logik basiert, dass der Anfänger durch sein Chaos und durch seine reine Energie sich selbst das Spiel leben, sich selbst erleben, die Erde bebt. Und ja, aber sie kam auf die Bühne, hat dann so gesprochen, dann hat sie aber gesagt, ich wollte heute eigentlich Texte vorlesen. Habe ich aber nicht mitgebracht. Das war so ein Sinus. Doch, sie hat sich anders entschieden, hat weil der Abend ja so politisch schon gestartet ist, möchte sie jetzt was anderes. Was anderes das erleben. Das ist das Schlimmste der Welt. Und dann hat sie überlegt, sie teilt das Publikum in Drums und Beat ein. Was sehr gut bei mir geklappt hat. Ja, man muss Ich war mehr damit beschäftigt, darauf zu achten, den Takt zu halten, als ihr zuzuhören. Sie hat die krasseste Performance der Welt abgeliefert. Sie hat 15 Minuten lang gefreestylt, aber ich habe einfach nicht zuhören können. Das hätte der Weltrekord im Freestyle sein können, keine Ahnung. Ich habe die ganze Zeit da versucht, irgendwie den Takt aber zu halten. Aber du hast das durchgezogen, 15 Minuten? Durchgezogen, ja. Boah, komplett. Ich habe dann irgendwann nur noch mit dem Bein gemacht, dann irgendwann ist dann mein Bein eingeschlafen, dann habe ich nur noch mit den Händen so. ja. Aber das finde ich echt lustig, dass sie einfach einfach das outgesourced hat aufs Publikum. War mega beschäftigt damit. Ich hatte echt Montag, Dienstag einen absoluten Höllentrip in Mainz, aber rückblickend, es war zumindest kein Poetry Slam dabei. Das ist glaube ich, schon ganz gut. Wir waren was auf hast so einer du erlebt? Erzähl uns alles. ZDF-Veranstaltung. Ich glaube, aus politischen Gründen kann ich da nicht dazu eingehen. Aber ihr habt ja eine tolle Show gemacht und du machst Comedy, du machst ein bisschen Spaß, ein paar Gags. Irgendwie denkst du, bist lustig auf der Bühne oder was? Oder wie machst du das? Ha, ha, ha und hihihi. Ja, ich habe im Februar erst damit angefangen, das möchte ich ganz offen hier sagen. Mhm. Ich habe vorher auch lustiges Theater gemacht, auch selber geschrieben. Und ist das jetzt ein Bewerbungsgespräch eigentlich? Ja. Okay. In 2009 haben Sie eine Lücke in Ihrem Lebenslauf. Was genau war da los? Da war ein privates, große Katastrophe. Möchten Sie da drauf eingehen? Da ist meine Space-Taste hängen geblieben. Nee, es war mein Hamster. Ihr Hamster. Verstehe ich. Sie haben ein Jahr gefehlt. In Ihrem Lebenslauf. Warum? Was ist das für eine Beziehung? Ja, der hatte eine wichtige Rolle für mich. Und ich habe den bekommen, als ich 8 war. Ist damit 13, ist er gestorben, aber wir haben ihn nochmal ausgestopft, sodass ich immer das Gefühl hatte, er lebt noch. Also mein Vater ist Ingenieur, der hat Batterien reingesetzt, einfach damit ich als Kind das Gefühl hatte, der lebt noch. Oh mein Gott. Und 2009, Sie sprachen es gerade an, man wird schlauer, man lernt mit den Jahren, so auch ich. Und dann habe ich einfach festgestellt, das ist ein Betrug. Mausi lebt nicht mehr, Mausi ist ein Roboter. Es tut mir leid. Und das... Da haben Sie ein Jahr damit zu kämpfen gehabt, das ist schon sehr lang. Das war natürlich für mich ein tiefer Einschnitt und ich muss ganz ehrlich sagen, das begleitet mich bis heute. Also ein Hamsterter. Mausi. Robert. Aber das ist natürlich jetzt ein Problem, weil wir bei Hamster und Co. sind natürlich... Wir hatten uns eigentlich gesagt, dass wir Co. und Hamster heißen eigentlich. Die Memo hast du bekommen. Aber das finde ich eigentlich schön, dass das wieder aus meinem Lebenslauf so aufgegriffen wird und vielleicht ist jetzt der Zeitpunkt für mich, Frieden zu schließen und auch nochmal neue Erlebnisse mit Hamstern zu machen. Nur wir machen jetzt ein bisschen Sorgen, dass sie andauernd durch den Namen daran erinnert werden, an ihren großen Verlust von damals. Ich bin medikamentös soweit gut eingestellt, da sollte eigentlich nichts passieren. Okay, dann möchte ich kurz mal ihre Reflexe testen. Ja, ich weiß nicht genau, wie man jetzt reagiert. Sie haben relativ normal reagiert. Musst du mir nicht gegen das Knie hauen? Ja, einen Moment. Warte, das musst du runterbauen. Das ist nicht ihr Knie. Jetzt, das ist ihr Knie. Oh Mann, warte, ich bin aufgeregt jetzt. Wah! Oh, das waren 17 Sekunden Verzögerung. Ich weiß nicht, ob das so gut ist. Ja, ich würde sagen, sie sind eingestellt. Aber, wer zuletzt lacht, lacht am besten. Das ist gut, dafür kriegen Sie gleich noch einen Job oben drauf. Dankeschön. Und weißt du was? Was soll der Geiz? Sie kriegen noch einen dritten Job oben drauf. Was soll der Geiz? Wir hauen heute alles raus. Super, hattest du viele Nebenjobs in deinem Leben? Also du bist ja eine Künstlernatur. Ne? Du kommst hier rein, sagst sofort, ich habe früher im Theater gearbeitet. Das war der erste Satz, den du gesagt hast. Das habe ich nicht gesagt. Ich habe gesagt, das sieht ja aus wie ein Theater. Und da hast du gesagt, du kommst ja auch aus dem Theater, woher auch immer du das weißt. Und dann hast du auch sehr selbstbewusst Ja gesagt. Noch bevor ich Hallo sagen konnte, sagst du, ich habe ja früher im Theater gearbeitet. Hast einen Schädel in der Hand gehabt und Hamlet zitiert. Also cooler Eindruck, erstmal cooler Esser. Aber ich denke, du hast wahrscheinlich viel in deinem Leben irgendwie viel deinen Träumen nachgejagt. Du hast viel gejagt, Dinge gewagt, auch mal andere Dinge bestiegen, das Theater gespielt und hast natürlich auch nebenbei natürlich ein bisschen Geld verdient, nehme ich mal an. Was hattest du für so Nebenjobs? Was war dein höchster Kontostand jemals? Oh, das ist eine gute Frage. Ja, aber auch ein bisschen weird. Das ist mega privat auch, ne? Ja, mega privat, aber du kannst auch lügen, das ist komplett egal hier. Aber wir sehen halt, dass du lügst. 2000. Was? Panikas? Euro? Ja. Warte mal, ich geb dir mal ein 20, ey. Das kann doch nicht sein. Tut mir aber auch leid, komm, ey. Das arme Mädchen, ich hier komm. Studentenfutter, möchtest du das haben? Dankeschön. Das sind einfach Nüsse. Also nimm einfach aber kommst du eine Woche mit über die Runden. Du brauchst ein bisschen. Aber das heißt, du hast immer auf dem dünnen Taler gelebt. Ja, nehme ich mal an. Entschuldigung. Das ist meine Jacke, die ist immer noch nass. Ja. Das fühlt sich ganz gut an, eigentlich. Und jetzt hör auf dran zu riechen, das heißt, so intensiv. Könnt ihr mich eine Sekunde alleine lassen, bitte? Ich brauche nicht lange. Aber was hattest du für so Nebenjobs so nebenbei? Die Geld gebracht haben? Alles. Wirklich alles. Gut, dann kommen wenn wir zur nächsten fragst, Frage. Wenn du so antwortest, dann lassen wir es. Nee, Moment, wenn du so antwortest, interessiert mich eher die Jobs, die kein Geld gebracht haben. Wenn du fragst, die Geld gebracht haben. Und das macht mich rot, ne? Und die Geld gebracht haben, machen mich nicht. Die kein Geld. Achso, Moment, okay, ich muss. Also, wo ich am meisten. Was war die Frage, wo ich am meisten Geld verdient habe? Oder? Das war seine Frage. Ich versuche ein paar saftige Anekdoten aus dir rauszukriegen. Achso, ja, ich meine, okay, das ist ja so. Du weißt ja nicht, wie viel ich erlebt habe, deswegen weiß ich überhaupt nicht, in welchem Feld ich anfangen soll. Ich war einmal sowas wie eine Puffmutter. Yeah! Jetzt ist es raus. Okay, was heißt es raus? Bitte lass uns über den Begriff sowas wie eine reden. Was hat dich und eine Puffmutter noch unterschieden? Dass es im Kostüm eines Kunstprojektes kam. Aha, gut, dann war ich auch schon mal ein Roboter. So, das kannst du nicht sagen. Die hatten wirklich Sex und ich war schon mal D'Artagnan. Und ich habe die Kunden angeworben. Okay, erklär mir dieses Kunstprojekt nochmal. Okay, also es war so, es war ein Künstler aus der Schweiz und sein Projekt bestand darin, dass er sich als Callboy verkauft hat. Und er hatte so ein Zelt, das war so ein pinkes Zelt, ich darf jetzt keine Namen nennen. Und mein Job war es, Leute anzuwerben und zu sagen, hey, das ist jetzt hier der Künstler XY, der ist da im Zelt, du kannst einfach da reingehen, du kannst dir wünschen, was immer du willst, auch sexuelle Dienste, das kostet so und so viel oder ihr besprecht die Preise untereinander und ich koordiniere die Termine. Hatte zur Folge, dass ein älterer Herr reinkam und mich fragte, ja, macht er auch so römisch, so antik, so kämpfen und danach dann den Geschlechtsakt? Und ich dachte, ja, natürlich. Herein, spaziert in die Manege. Und dann bin ich davor stehen geblieben und musste immer auf die Zeit gucken, weil jeder Kunde hatte nur so 10 Minuten. Aber das ist schon so ein kleines pinkes Zelt, so ein Loch gemacht, wo die ganze Zeit durchgeschaut. Nein, ich stand verstört davor und habe nett gelächelt, wie immer. Also. Und dann kam der das war schon. Was für Geräusche waren zu hören? Und ich hatte Kampf. Auch die Option gehabt, selber Dienste anzubieten, habe ich aber nicht gemacht. Aber was war das denn für ein Kunstprojekt? Also die Idee war, dass es alles in der Öffentlichkeit stattfindet. Dass es in der Öffentlichkeit stattfindet und praktisch auch Enttabuisierung, weil jeder nutzt ja Prostitution und ist ja älteste Gewerbe der Welt und bla bla bla bla bla. Und wurde es dann auch irgendwie gefilmt oder so? Oder war das wirklich nur so ein Happening? Nur ein Happening. Es gab auch einen Teil, der gefilmt wurde, aber das war natürlich nicht, wenn Leute den privat gebucht haben, wie das da der Fall war. Und der hat auch wirklich dann Geld angenommen dafür? Ja. Für verdient. Der hat das nur für Geld gemacht, ja. Wie ist das denn der steuerlich, wenn du jetzt einfach sagst, das ist ein Kunstprojekt? Ein Gewerbe. Aber du kannst nicht einfach sagen, ich mache hier ein Gewerbe auf und das ist Kunst, weil es ist auf dem Marktplatz. Habe ich auch halt gedacht. Aber an sich ist es ja ein Gewerbe, wenn du mit Geld verdienst. Wenn du ein Bordell hast, könntest du dann auch einfach sagen, das ist ein Kunstprojekt. Das ist ein riesiges Kunstprojekt. Kannst eigentlich immer sorry, sagen. Das ist ein Riesen. Wir haben ja auch ein paar Bilder aufgehangen von Ikea. Du brauchst ja schon Referenzen und die hatte der ja. Der hat dann auf irgendwelche Theoretiker verwiesen, die sich damit. Ja, oder irgendwelche Kulturmagazine haben über den geschrieben, was auch immer. Der ist auch rumgetourt. Und es war eigentlich ganz geil. Er hatte auch ein Theaterstück über sein Leben und irgendwie hat er seinen Eltern immer erzählt, er hat so viel Geld, weil er ein Stipendium hat. Und die Eltern haben das halt immer geglaubt. Und er war dann auch in New York und hat so in New York gelebt und war mega reich und die Eltern immer so stolz. Boah, der Junge, ne? Der studiert und hat ein Stipendium, so toll. Und ja, dann haben sie fickt sich durch die Welt. Und die Mutter ist auch noch so sagen. Richtig, die Mutter ist noch Psychologin. Okay. Und so alle Klischees bedient. Das heißt, sie weiß, dass er lügt. Aber sie sagt es dem Mann wahrscheinlich nicht, ja. Weil sie es selber nicht glauben will. Da war ich auf jeden Fall dabei. Das ist abgefahren. Das war wirklich abgefahren. Da habe ich mich auch kurz gefragt, bin ich auf dem richtigen Weg? Bin ich auf dem richtigen Weg? Auf welchem Weg bin ich überhaupt? Und war das in der Schweiz? Oder ein Schweizer Künstler in Deutschland? Ja, das habe ich schon viel zu sagen. Was machst du denn in der Schweiz irgendwie? Nein, der war in Deutschland. Entschuldigung, ich habe nicht richtig zugehört. Der war in Deutschland? Ich war in Deutschland, der war in Deutschland, wir waren beide waren in Deutschland. Oh. Tolles Land, oder? Deutschland ist so ein tolles Land. Ja. Was gefällt dir am besten an Deutschland? Der Regen und die Schmetterlinge und die Regenwürmer. Gibt's alles auch in Amerika. Genau. Nächste Frage. Wie würdest du gerne mal Geld verdienen? Wo willst du hin? Was ist dein Ziel? Was ist the big picture? So big picture ist mit der Kunst. Also mit am liebsten mit... Was ist für dich Kunst? Oh Mann, ich hasse diese Frage. Ich hasse diese Frage. Wirklich. Kunst ist das, was man selber produziert. Ist auch kacke. Also mein Nutella-Toast von heute Morgen war ja. Kunst. Oder? Hey, mach sie mal jetzt nicht lustig. Nee, ich habe mich ja selber drüber lustig. Das für sie Gott, Kunst ey. Ist das für sie Kunst, okay? Den kann auch mal schön in die Ecke kacken. Dann ist das auch Kunst. So gibt's ja auch. Ich würde gerne mit meinen Geschichten, die in meinem Kopf sind und dass ich die umsetzen kann, ich würde gerne Drehbücher schreiben, selber spielen und damit mich komplett finanzieren. Was teilweise auch geklappt hat. Und das ja immer so von Projekt zu Projekt. Cool. Geklappt. Bis 2.000 Euro auf dem Konto. Ich meine, es hat geklappt. Vielen Dank. Aber vielen Dank. Geld, ich wollte nochmal darauf Wunder, ich das, darauf das finanziert hinweisen, mich doch. Ich, also weil ich hab immer so ein bisschen Geld angespart, aus dem Grund, die haben mir schon ein paar Mal erzählt, die Geschichte, dass wir beide Angst haben, dass irgendwann das Finanzamt kommt und sagt, du hast, weil du dumm bist, Steuerhinterziehung betrieben seit 50 Jahren. Du lebst erst seit 20 Jahren, aber du hast in Höhe gesteuert in Höhe von 50 Jahren. Du bist erst 20 Jahre alt. Ich bin 21 Jahre alt. Aber trotzdem, und dann, dass man halt irgendwann das Finanzamt kommt und sagt, no way. Ganz kurz, wie alt bist du? 25. What? Ist das jetzt euer Ernst? Ja. Nein, wir haben gelogen. Ich bin 19. Ich bin 17. Ich möchte an dieser Stelle diese Sendung verlassen. Hey! Du hast es immer eine Sendung genannt, das ist schon mal ein Lob. Ich habe mich gerade ein bisschen stolz gefühlt, dass sie sagt Sendung verlassen. Und nicht einfach zwei Vollidioten mit Mikrofon. So, Blödel-Podcast wurden wir neulich genannt. Blödel-Podcast. Oh, wer hat das denn gesagt? Ganz komisch. Irgendwie so, aber es war so, wer denn? So ein Kritiker? Na, auf Twitter. Wir können jetzt auch einfach Fanshaming betreiben. Ja, und wie alt war der Blödel? Aber es ist einfach so gut, wenn jemand so ein Lob, ich glaube, es war generell schon Lob, aber dann irgendwie ja, mit dem Wort. Das kenn ich. Also, das ist echt mein Lieblings-Blödel-Podcast. Aber ich finde das ganz schön. Eigentlich. Das ist so im Mobbing durch Loben irgendwie. Ja, ja, ja. So positiver Rassismus. Auf ne? jeden Fall. Ja, das ist ganz schlimm, aber auch ganz nett. Ich weiß gar nicht, wie ich das so finden soll. Genau, von Daniel Döge. Liebe Grüße an Dögi Dögi. Shoutout. What up, Daniel? Dögi. Der schreibt, hab tatsächlich wegen einem Blödel-Podcast, etwas Podcast-UFO, eine neue Bettdecke bestellt. Weh, da steht nicht NASA drauf. Ja, man kann bei der letzten Folge über Bettdecken. Man kann Bettdecken von uns bestellen. Mit euch drauf? Nicht mit uns drauf, sondern nur mit das Podcast-UFO drauf. Keep it das Podcast-UFO. Bist du ein Motiv-Bettdeckenschläfer? Nee, überhaupt nicht. Nee? Ganz weiß oder eher schlichte Muster? Eher schlichte Formen? Eher schlichte Farben. Farben? Farben auch? Girly? So ein bisschen überhaupt gar pinky? Nicht. Nee, gar nicht. Welche Farben? Eher so Erdtöne, Schlammtöne. Ah, Pastell. Damit, ne? Man auch nicht alle Flecken immer direkt sieht. Oh. Genau. So, das, was halt gerade, wie gesagt, ne, was bei Aldi so im Angebot ist. Mm. Das findet man bei mir. Im Ikea-Bett. Wie machst du es, wenn es so warm ist? Wie ich es mache, wenn es so warm ist? Ja, dass du nachts nicht schwitzt. Ah, ich schwitze grundsätzlich immer sehr viel, also das lässt sich nicht vermeiden. Aber ich habe jetzt einen Trick. Oh, jetzt gerade, du hast das dritte Shirt schon an jetzt. Aber du hast vier Jacken an, ich würde auch sagen. Mann, ich schwitze es halt durch, aber ich habe mir ja Ersatzshirts mitgebracht. So. Ja, sehr gut. Bin halt so ein Schwitzi. Dann nehme ich einfach die Bettdecke aus dem Bettlaken raus und decke mich nur mit dem Bettlaken zu. What? Krasser Scheiß. Nicht so schlecht. Na? Das ist gut. Das ist wirklich aber, nicht so das, aber das ist dann zu dünn einfach für mich. Ich muss warum? Was in der Hand haben. Wenn's irgendwie. Doch, ich find, aber das kannst du ja auch in die Hand nehmen. Ich weiß auch nicht, warum ich nicht schlafen kann, wenn ich keine Bettdecke habe. Weil eigentlich von der Temperatur her ist es ja eigentlich, wenn es einem zu warm ist. Aber man braucht irgendwie was. Ich glaube, es ist auch vielleicht. Damit du dich beschützt und geborgen fühlst vielleicht? Ja, irgendwie schon. So, ich glaube, das ist ein urmenschlicher Instinkt. Ich finde es auch mega scheiße, dass du jetzt auf so eine lächerliche Ebene rumziehst. Nein, ich meine, nee, weil das ist einfach ein urmenschlicher Instinkt, dass du halt irgendwie einfach. Dass man sich einfach nach Geborgenheit und einer gewissen irgendwie Nähe sehnt halt irgendwie. Das ist auch ganz normal so. Und ich weiß nicht, warum ich jetzt hier von zwei Leuten ausgelacht werde und bespuckt werde. Keine Ahnung, man sehnt sich halt nach Sicherheit und Geborgenheit. So. Es wurde endlich herausgefunden, warum man, wenn man die erste Nacht woanders schläft, nicht gut schlafen kann. Erzähl. Es ist nämlich so, dass eine Gehirnhälfte, meistens die linke, spielt gar keine Rolle im weiteren Verlauf, aber diese Gehirnhälfte schaltet sich einfach, bleibt einfach an, weil die Angst hat, also wenn man woanders schläft, zum Beispiel damals in einer anderen Höhle geschlafen hat, wenn man in der Steinzeit war. Ach, auf Alarmbereitschaft. Hat man ne? halt Angst, man kennt die Umgebung noch nicht, ist es vielleicht nicht sicher und dann ist eine Gehirnhälfte auf Alarmbereitschaft und dann schläfst du halt nie wirklich tief, weil immer die andere Hälfte schläft. Genau, die andere Hälfte ist völlig weg. Ja, die total emotionale Seite ist noch wach. Nee, das hatte ich tatsächlich jetzt auch. Ich war im Urlaub und ich hatte eine Nacht große Angst vor Einbrechern und dann habe ich mich so verbarrikadiert, weil ich dachte, wenn jetzt ein Einbrecher kommt, dann werde ich durch die Geräusche wach. Ja. So. Und dann lag ich aber im Bett und dachte, boah, ich bin so angespannt, dass ich nicht schlafen kann, mache ich mir Oropax rein und dann dachte ich, aber ist ja vielleicht irgendwie doof, weil dann höre ich ja nichts mehr. Also schalte ich jetzt meine Sinne aus oder nicht? Aber was ich mich mal frage, warum willst du denn überhaupt aufwachen, wenn ein Einbrecher kommt? Das Beste, was doch passieren würde, ist, du wachst morgens auf und merkst, oh fuck, ich wurde ausgeraubt. Ja gut, ich meinte ja auch mit Einbrecher oder? Nicht Einbrecher, sondern eher schon so ein Vergewaltiger. Und da... Aber auch da ist doch besser, wenn du morgens aufwachst und denkst so, und warum bin ich auf war einmal was? Irgendwie Kleines Souvenir war was? Mitgebracht. Ich ganz so gut, aber was war irgendwas? Ich bin so ein bisschen wundgescheuert, aber ganz seltsamer Traum eigentlich. Ja, aber fand ich ganz interessant. Vor allem, wenn eine Gehirnhälfte ist ja die sehr analytische und die andere Gehirnhälfte ist die sehr emotionale Gehirnhälfte. Und das, ich finde die Vorstellung lustig, wenn eine Gehirnhälfte sich ausschaltet und die ganze Zeit also weinerlich bist und total emotional, also, weil du halt woanders bist. Und dann kommt jemand rein, du schreist ihn sofort an. Ja, und du bist total mega wütend. Alles Rationale hast du vergessen, weil die Gehirnhälfte einfach schläft. Aber ich meine zum Beispiel, im Gehirn gibt es ja das Sprachzentrum. Und Sprache kann ja sowohl emotional als auch logisch sein. Du hast ja Grammatik und so, hast aber dann mit Sprache, also ne, Poetry Slam weckt ja auch gewisse Gefühle über eine Sprache. Hass vor allem. Vor allem Hass. Sehr emotional, aber auf Sprache ist auf der einen Seite auch sehr analytisch und logisch und grammatikalisch aufgebaut. Also das kann er ja gar nicht sagen, so was ist jetzt da die Trennung. Ist die vielleicht in beiden Bereichen, so in der Mitte. Ja, vielleicht ist es einfach in der Mitte. Ich finde das, was du gerade gesagt hast, hat mich gerade echt berührt auf eine Art. Vielen Dank, sowohl logisch als auch auf einer emotionalen Ebene hat mir das echt was gegeben. Danke, das bedeutet mir super viel. Danke. Total wohl habe ich mich gerade gefühlt innerlich. Wow. Danke. Wow. Isst du gerne Pilze? Champignons, ja. Ja? Pfifferlinge? Nein. So ein bisschen ich habe Köpfe abnaschen? Nein, da bin ich gar nicht so eine süße Naschmaus, wie du vielleicht meinst. Warte auf. Nein, du. Nee, da habe ich echt so einen Kindergeschmack. Aber Pilze, glaube ich, meint er im Sinne von Drogen. Nee, ich meine doch schon wirklich normalen Waldpilz. Ich habe da extra nicht drauf reagiert, weil ich dachte... nein, natürlich nicht. Natürlich gar nicht. Ja, wir haben immer überlegt, Pilze zu nehmen. Ja, einmal. Ja, lass uns nach Amsterdam fahren, das machen. So diese Magic Aber ist Mushrooms. Ist Amsterdam Pilzort? Ja. Mhm. Und dann so an Deich setzen und nicht dann an Deich in Amsterdam, da setze ich an Kanal und frisst Pommes und guckst dir die Holländer an. Ja, weil wir sind gerade an einem neuen Projekt dran und suchen einen Namen und wir stecken so ein bisschen im Kreativloch. Und da dachten wir uns, dass wir uns einfach irgendwie alle Drogen der Welt einmal nehmen, so einfach hier so eine bunte Tüte. Für Heroin für 2 Mark. Heroin. Und dann einfach uns mal zurückziehen und einfach einen coolen Namen erfinden. Ja, das ist ja ein bombastischer Plan, ihr beiden hier. Ja, ungefähr so wie in Silicon Valley Staffel 1. Hab wow, wir klauen aus Serien, aus amerikanischen Serien mittlerweile schon. Wow. Das ist ein toller Podcast. Sehr ganz neu. Wir hassen uns, ey. Vielleicht kommt man da einfach auch bessere Ideen und dann kann man so bewusstseinserweitern, einfach mal denken, plötzlich hat man die Idee des Namens. Okay. Stefan zum Beispiel. Wow. Oder Lena. Lena, kennst du Lena Meyer-Landrut? Nein. Warum? Woher soll ich die kennen? Weil du so heißt, weil ich Lena heiße. Du heißt genau wie sie. Kann ich dich Hello Leni nennen für den Rest des Podcasts? Auf gar keinen Fall. Wobei Leni ist tatsächlich, Leute, die mich mögen, nennen mich Leni. Ich verstehe mal nicht, warum man Spitznamen macht, die die gleiche Silbenanzahl haben wie der Originalname. Das ist so. Ja, wegen dem I. Das ist ja dieser I, weißt du, so. Aber die Chance, dass du genauso heißt wie Lena Meyer-Landrut, also diese 4 Buchstaben, sind sehr gering. Weil du hast 26 Buchstaben. Mal 4. Hoch 4. Hoch im 4. Quadrat. Was ist 26 Wurzel hoch 4? Aus schätz mal, was 26 hoch 4 sind. 145.000. Nein, sag nochmal bitte. Nee, schätz mal, was 26 hoch 4. 26 hoch 4. Ich schätze. Schätz einfach mal. Ja, aber 8 Millionen. 26 hoch 4. Was habe ich als erstes gesagt? 456.000. So, was habe ich als erstes gesagt? Ja, das war fast, komm. Okay. Es war fast. Ja, war nicht schlecht. War gut. Mhm. Sehr gut. Vielen Dank, danke. Echt Dankeschön. Klug. Ja, ich weiß, danke schön. Alles okay? Entschuldigung. Alles okay? Man darf auch, glaube ich, nicht so trockenes Zeug essen, wenn man die ganze Zeit spricht. Nee, das bleibt dir dann so stecken. Was sind deine Tricks, um eine sanfte Stimme mit auf die Bühne zu nehmen? Habe ich jetzt heute nicht gemacht. Sprachübungen, so ein paar. Okay, Übungen. Hau mal ein paar raus. Oh, ja. Oh, ja. Ja. Ja. Und ganz gut ist... Und dann gibt es noch so eine Atemkacke und so springen und sich hier so draufhauen, damit das hier locker und entspannt wird. Das kann ich nicht haben. Das ist ganz schrecklich. Nein, das meine ich. Warum denn nicht? Nee. Euch hier. Das auf ist das Schlimmste. Ja, auf den Kehlkopf ist schlimm. Lass mich in Ruhe. Ich finde das auch, wenn manchmal Sänger oder so für ganz so spezielle Sachen dann auch so singen und dann sich so auf den Hals Das finde ich ganz schrecklich. Das geht gar nicht. Gottes Willen. Ey, da muss ich echt den Raum verlassen. Das ist, Lachen ist aber auch gut, weil das alles so frei macht. Ho, ho. Ho, ho, ho, so, und dann kann man sich da reinsteigern. Kannst du authentisch fake lachen? Also wenn Leute, ja, die wenn nicht magst, mit dir sprechen? Ja, aber das mache ich nicht, weil ich bin so ehrlich und direkt. Ja. Ich mache da nur mal so, ich habe so einen Höflichkeitslacher und das ist mein, weißt du, den mache ich dann so. Genau, nur so ein kurzer, damit auch klar ist, ist einfach nur Höflichkeit. Zum Beispiel fände ich es gut, wenn man irgendwie in so Vorführungen Applaus gibt, aber man gibt nicht fortwährend einen Applaus, sondern man schlägt nur einmal in die Hand und alle gleichzeitig. So, nee, hier ist Stefan Tietze, wam! Und dann tritt er einfach auf. Und das einfach dann zur Geltung. Ich würde gerne mal, ich würde gerne mal eine Comedy-Show sehen, wo Leute nicht lachen, aber applaudieren. Einfach bei einem Gag. Was muss ein Comedian sagen? Was muss ich, wenn ich mal wieder im Boeing bin? Was Schlaues. In Köln, wenn ich 5 Minuten mache. Was muss ich sagen, damit alle, weiß ich nicht, damit alle klatschen, aber niemand lacht? Was für eine weirde Situation ist das? Ich glaube, ich weiß. Du musst sowas Pseudo-Intellektuelles sagen. Ja, vielleicht. Worauf man, weißt du, nicht so ein alberner sondern... Und hier ist Lena Krupke. Und jetzt sag mal irgendwas, was diesen Effekt hervorheben würde. Ich schreibe, um zu verstehen, ohne zu verstehen, was ich schreibe. Ja gut, das war jetzt halt leider nicht lustig. Ne? Besser wäre es, ja, soll ja auch nicht lustig sein, damit ihr nicht lacht. In einem Stand-up, in der Comedy-Routine wäre, und dann niemand lacht, aber trotzdem. Aber dann darf es ja nicht lustig sein, weil dann würden ja die Leute. Du hast eine ganz verrückte Frisur. Du hast irgendwie 2 verschiedene Haarlängen in deiner Frisur. Siehst du das hier? Guck mal, der vordere Teil ist so mittellang. Stufig geschnitten. Bis zum Hals und dann der Rest. Klassischer Stufenschnitt. Das ist ja ganz verrückt. Viele Grüße an Melli, die hat's gemacht, auch wenn das jetzt vielleicht kein Kompliment war, aber. Melli, total ab. Erzähl mir mehr von Melli. Ja, Melli ist. Moni oder Melli? Melli. Melanie, ne? Ich weiß nicht, ich kenne sie nur unter Melli. Melanie? Nein, Melli. Melita? Melli. Es ist einfach Melli. Okay. Okay? Ja, mit dem I, hey, okay. Mit dem Herz als I-Punkt? Mit dem Y. Tut mir leid. Erzähl mir mehr über Melli. Genau, die hat so grüne Haare, nur auch so Federohrringe, so tätowiert und die schneidet mir die Haare. Mit einem Taschenmesser. Mit einem Taschenmesser, das sie selber also geschnitzt hat im Wald, in der Waldhütte. Ich mag Melli. Bist du gerne im Wald? Ich bin sehr gerne im Wald, wirklich. Ja? Mhm. Ich mag auch Wälder im Regen. Bin das super gerne. Ohne Scheiß. Ich bin richtiger Naturmensch. Neulich habe ich mir für einen Urlaub, ich wollte einfach mal mich irgendwo in so eine einsame Hütte setzen und schreiben. Einfach mal Kopf frei. Ja, das ist mega romantisch auch. Bisschen was schreiben. Und dann hatte ich die Idee. So ein Poetry Slam Text vielleicht. Poetry Slam, ein bisschen die Erde erleben, aber mich nicht zu sehr bewegen, weil aber ich faul aber bin. Ich glaube, ihr mögt das eigentlich, ne? Weil ihr geht da beide so drauf ab und habt das so drauf. Aber bei Airbnb habe ich eine Wohnung gefunden, ein Baumhaus, was irgendwer 15 Jahre lang gebaut hat. Und zwar mitten auf den Azoren. Einfach die krasseste Umgebung. Und da mitten im Wald ist ein geiles Baumhaus. Mehr durchdesignt. Sieht unfassbar geil aus. Aber halt leider teuer. Das ist halt das Problem. Aber das wäre schon geil. 2000 Euro? Wäre das für dich? Kriegen wir das hin? Vielen Dank, dass ihr das immer wieder ansprecht. Du hast nur 2000 Euro auf dem Konto gehabt, jemals. Heißt aber, dass du jetzt wahrscheinlich weniger hast. Ne? Vielleicht hat sie viele Konten. Oder sie hat genau. Das war eine Lüge. Oder das sind Schweizer Euros. Die sind ja mehr wert als deutsche Euros. Ich möchte an dieser Stelle meine Mutter grüßen. Hi. Hallo Mama. Hallo. Was möchtest du noch sagen? Kind. Wenn du jetzt mit deiner toten, fucking toten Ur-Ur-Oma reden würdest, die so richtig tot ist. Okay. Holy moly, ist die tot. Ja. Was würdest du dir jetzt mitgeben? Mitgeben oder fragen? Nee, fragen. Fragen. Ihr wisst ja nicht, wie nah ich gerade an diesem Thema dran bin. Ich war nämlich auf Bali und ich war bei einer Leserin, bei einer Seherin, die mit toten Leuten geredet hat. Okay. Tatsächlich. Oh Gott. Wirklich, es war mega abgefahren. Also ich würde sie fragen, wie war das genau mit den Nazis? Hattest du da was mit zu tun? Und nein. Nein, meine Familie überhaupt nicht. Nein, wir wollen ja nicht darüber sprechen. Jetzt mach weiter, stell eine andere Frage. Was für ein Klavier? Ja, also wer, du hast ja Geld bekommen denn? Fürs Klavier. Und du bist, anstatt das fürs Klavier auszugeben, hast du das einfach genommen und hast Party gemacht. In den 20er Jahren. So ist das nicht ganz richtig. What? Woher kommen deine Fakten? Meine Fakten kommen von anderen Familienangehörigen. Kann das sein, dass die lügen? Ich frage dich jetzt. Ich wusste es. Das sind alles Juden. Ich wusste es. Also nicht im Nazi-Sinne, aber halt. Ich muss weg. Ciao. Nein, bitte geh nicht. Nein. Du hast wirklich mit toten Leuten gesprochen auf Bali? Ich wollte es nicht, aber ich kam Du warst mit Molly auf Bali und Molly? Hast mit Gnadi gesprochen? Ich war alleine auf Bali. What? Und dann bin Ach, ich, what? Quatsch, erzähl mir doch nicht so eine Scheiße. Als ob du alleine nach Bali fährst mit 2000 Euro für Hundo Milo, gehst du einfach schön nach Bali Letti oder was? Erzähl mir doch nicht. Du hast gefragt auf meinem Konto. Du bist ein wildes Huhn, ich glaube es einfach nicht. Bin ich zu dieser Frau gegangen, ich wusste gar nicht, was sie richtig macht. Und dann, es war so eine verrückte Australierin mit so tätowierten Augenbrauen und so grün stechenden Augen. Und dann hat die gesagt... Das war kein Kaktus. Das war eine ganz ernsthafte Begegnung. Und dann bin ich nur rein, ich bin nur in den Raum reingekommen. Und dann hat sie gesagt, somebody just passed away. Und dann habe ich gedacht so, how do you know? Und dann hat sie gesagt, Because she's here. Because it's written on your Whoa, langsam. Und du hast vor kurzem jemanden verloren? Was heißt vor kurzem? Dein Hamster? Oh nein, das ist total mies, Stefan, über so ernste Themen. Was ist das für eine Scheiße gerade? Nee, aber was von, wie lange ist das her? Nicht lange, im März. Im März, jetzt ist es Juni, das sind Ich war ja auch im Mai da. Okay. Jetzt überleg mal, es sind nur ein paar Zwei Wochen. Zwei Monate. Das sind nicht, Florian, ne? Nee, Florentin. Ja. Florentin. Oh, nämlich Entschuldigung, Ralf. Flori. Okay. Flori, du Süßer. Vor zwei Monaten. Doch nicht zwei Monate, es waren ja ein paar Wochen. Guck mal, April hat vier Wochen. Dann sagen wir noch eine Woche vom März. Ja doch, und eine Woche vom Mai sind sechs Wochen. Das sind ein paar Wochen. Mhm. Ja, ich, das ist wirklich. So, just passed away, würde ich auch Kann sagen. Kann sein, dass sie Facebook hat irgendwie und du das mal gepostet hast Nein. oder so? Das ist ein Zauber. Ja, so. Soll ich dir widerlegen, dass sie nicht zaubern kann oder was? Nein, wieso? Du hast einfach diese Skepsis hier. Also, naja, ich war sehr skeptisch, bin sehr skeptisch, aber das war einfach eine ganz krasse Erfahrung. Hat sie noch was gesagt? Ja, aber es Hast du noch gefragt, was hat sie für ein T-Shirt angehabt? Was? Ich meine, dann möchte ich hier nicht. Möchte ich jetzt Wie viele Finger nicht. Zeige ich hin in meinem Rücken? Wo habe ich alles? Naja. Ja, nein, möchte ich jetzt nicht weiter drauf eingehen. War das diese Karte? Ach Mann, ey, das ist aber ganz schön abgefahren. Das ist richtig. Diese Tricks von diesen blöden Omas da. Was ist denn eine Wut plötzlich auf Hellseher? Was ist denn da ja, los? Ja, weil ja, ist ja offensichtlich ein armes Mädchen, oh, was, nach was in Bali Urlaub machen wollte. Weißt du, du bist einfach so fast 10 Jahre jünger als ich. Und das ist ein junges, armes Mädchen, was gebrochen gerade aus unserem Podcast kommt. Uns Hilfe sucht. Was gerade jemand verloren hat und dann kommt sie nach Bali, will einfach nur schön sich mit ihren Kokosnuss-Bikini schön an den Strand legen und ein bisschen Fun haben im Bastrock. Und dann kommt plötzlich da so eine Oma vorbei und sagt dir, somebody just passed away. Und hier ist dein Pina Colada, den du bestellt hast. Was für eine Scheiße. Ja, das ist echt eine Frechheit. Aber so war das ja gar nicht. So gesurft auch? Netter Gag, nee, aber so dafür hatte ich dann kein Geld mehr. Ich habe stattdessen Yoga gemacht und meditiert. Ich habe mir die ganze Bandbreite gegeben. Und hat es funktioniert, meditieren? Hast du ja. Natürlich, oh Gott, ich hatte die mega schlimmste Erfahrung. Wirklich, weil, also, da hätte man Sketche drehen müssen. Ich war da ganz oft und dachte so, wo ist die Kamera? Ich muss das alles filmen, ich muss das filmen. Wir waren in so einem großen Raum und wir mussten uns alle natürlich im Schneidersitz hinsetzen und Händchen halten. Und dann war so ein indischer Guru und der hat dann erklärt, ja, wir atmen uns jetzt in Trance und das sind praktisch Drogen for free, die ihr hier kriegt. Und ich bin dabei, ich begleite das und habe keine Angst. Also, wenn wir uns in Trance atmen, dann kommen alle Gefühle, die ihr unterdrückt, kommen raus. Das kann sein in Form von Schreien, in Form von Lachen, in Form von Singen Wein. Von Hard Knock Life. Manche haben sogar Orgasmen, ist aber selten, in Form von Bewegung. Lasst manche alles raus. Manche geben mir Geld, manche geben mir Geld. Das ist 2000 Euro, je nachdem, wie viel. Haben, und da mussten wir uns so reinatmen und dann war halt ein, es waren halt alles so Fake-Hippies oder Möchtegern-Hippies, so aus aller Welt, ne? Ich war auch die einzige Deutsche und es war halt ein Mann im Hawaii-Hemd, der war so Mitte 50. Jürgen von der Lippe. Nein, also so krass und wir haben gerade erst mal angefangen, also der konnte einfach noch nicht in Trance sein. Der konnte noch nicht in Trance sein. Wir hatten halt alle die Augen zu, weil wir mussten auch auf unsere Chakren und drittes Auge und so. Und ich höre nur aus seiner Ecke auf einmal so, und ich dachte so, Gott, der hat einen epileptischen Anfall. Scheiße. Wieso hilft ihm keiner? Und dann hat er aber weitergemacht. Was ein Arsch, und immer so, wir alle Jesus wissen. Christ! Und dann fing aus der anderen Ecke eine Frau an, die ganze Zeit so, aber nicht so ein Tränchen weinen, sondern so richtig. Und neben mir fing einer an zu lachen. Es war mega abgefahren und ich war richtig abgefuckt, weil mich das so aggressiv gemacht hat. Und dann waren wir fertig mit der Meditation. Er kam dann auch währenddessen rum und hat einem so Kraft über den Kopf gegeben und so. Und hat gefragt, ja, wie waren denn eure Erfahrungen und eure Erlebnisse? Lasst uns das jetzt hier alle noch zusammen teilen. Und dann fingen diese ganzen Yogis an und haben gesagt, so erstmal, you are all amazing. Thank you very much. Thank you. Wow, that was magic. Thank you. Und dann habe ich gedacht, so, ich möchte jetzt auch was sagen. Und habe gesagt, das ist jetzt meine erste Meditation, aber ich möchte ganz kurz sagen, das hat mich irgendwie aggressiv gemacht, diese Geräusche. Und es hat mich auch ehrlich dass gesagt... Dass sie alle die Fresse nicht halten konnten. Habe ich gesagt. Und das in einem Kreis von Hippies zu sagen, ist das Schlimmste, was man sagen kann. Oh, es waren so Blicke von entweder so, ja danke, endlich sagt jemand die Wahrheit. Oder so, die ist noch ganz am Anfang, ne? Ja, so ein Prozess vor mir. Die hat und noch dann, so viel Wut in sich. Die hat noch sehr, du hast noch echt ganz viele Blockaden zu lösen. Und er hat dann aber zu mir gesagt, ja komm morgen wieder, danke, dass du so ehrlich bist, aber wenn was in dir ist, das dich nervt, dann ist da was in dir, was dir als Kind passiert ist, weil alles, was du spürst, das hat was mit dir zu tun, nicht mit den anderen und komm morgen wieder. Und dann dachte ich, natürlich komme ich morgen wieder, diese Blöße gebe ich mir nicht. Dann bin ich am nächsten Tag wieder hingegangen und dann dachte ich, wenn wir das Spiel spielen, ich bin Schauspielerin, Leute, spiele ich mit und dann habe ich geschrien und dann habe ich einfach alles geschrien. Und dachte, und danach haben wir wieder so eine Runde gemacht und jeder hat seine Meinung gesagt. Und dann hat so ein Typ gesagt, wieder das gleiche, danke, all amazing, wow. Und ich habe da eine gehört, die so schlimm geschrien hat und es tat mir echt leid, was du erlebt hast. Und ich wollte nur sagen, ich schicke dir all meine positive Energie. Und geil, danke, dass das so möglich war. Du hast das Lügen, wow. Aber du hast Respekt, durchs Lügen so viel positive Energie jetzt zu bekommen. Ist auch nett, einfach, du hast sehr viel positive Energie abgegriffen. Ja. Aber du hast nichts Echtes gespürt während der Meditation. Naja, ich kann mich ja in alles reinsteigern. Mir alles, ich bin ja, du kannst mir alles sagen, ich bin Kaninchen. Denke ich auch irgendwann, ich bin Kaninchen. Ja, aber jetzt war also, wirklich so, dass irgendwo... Nein, ich habe mich aber danach komischerweise wirklich besser gefühlt, weil man ja einfach nie schreien darf. Hm. Und das ist ja einfach, das ist ja das Gleiche wie mit Theater spielen. Ich kann jetzt nicht auf der Straße sagen, ich möchte eine Biene sein. So. Und das macht einfach Spaß. Ja, ich habe mich danach besser gefühlt. Und auch ist Biene das Erste, was dir eingefallen ist gerade? Ja. Geil. Wir beide lieben Bienen. What? Ich glaube, das ist aber einfach so ein Selbstzweck. Ich glaube, wenn du da nochmal hingehst, dann fakst du es nochmal und irgendwann, also ne, wenn immer aus dieser Gruppe immer die Hälfte der Gruppe geht und eine neue Gruppe kommt und die faken dann die anderen so lange an, bis sie auch denken, okay, ich muss es auch faken. Ja. Und dann wird dieser Fake-Gedanke immer weitergeführt, ohne dass jetzt wirklich da was Echtes dahin ist. Vielleicht. Also ich kann mich damit nicht aus, müssen wir mal ausprobieren. Aber geil, dass sie so in ihrer Welt sind, dass wenn jemand das komplett abstößt, die sagen, ja... Das ist diese Energie. Das ist genau das, was wir gerade bekämpfen wollen. Du kommst da nicht raus. Das ist, so, das ist eine ganz fiese Spirale. Es war auch wirklich so ein Baumhaus im Dschungel, alles offen. Geil. Und dann gab es abends auch so Ecstatic Dance. Da ist dann jeder hingegangen. Und dann hat man einfach so frei und wild getanzt. Und alle waren schweißnass und Dschungel. Und bist du eher ein Arm- oder ein Beintänzer? Na, da machst du natürlich alles. Da rollst du dich über. Da machst du einfach alles. Alles. Zu welcher Musik? Was hört man da so? Cotton Eye Joe oder was wird da so aufgelegt? Man, ihr habt ja gar keine Ahnung. Nee, schon so Elektro. Ach so. Elektro. Echt jetzt? Elektro oder am Bali-Strand? So. Nicht, also im Dschungel, Mann. Welcher Elektro? Also. Entschuldigung, ich war so in Trance. Kann ich mich jetzt echt nicht daran erinnern. Wirklich nicht. Ja, aber ist es denn so Berlin-Mitte oder nein, ist es Scooter nein, oder nein, ist es so nein, nein, Strand? Es, ist wirklich, oder was es war wirklich echt schöne Musik. Es war sehr schöne Musik. Okay. Viel auch Narco-Bier, glaube ich, wenn man den kann man googeln, wenn man will. Narco-Bier. Ja, der ist... Habe ich ein Konzert gesehen auch. Geil. Ja. So, das zu mir soweit. Ich fühle mich so ausgeglichen hier. Stefan, ich ja, es ist toll, es hat was du. Irgendwie so, diese Erzählung. Ich will dich ausgeglichen. Aber jetzt erzähl mit so einer beruhigenden Stimme. Ja. Ich finde es ganz schön, wenn man sieht, dass man auch irgendwie auch mit 2000 Euro ein tolles Leben führen kann, das einen irgendwie auf eine innere Mitte, auf eine spirituelle Höhe. Also irgendwann hört es halt auf, lustig zu sein, ne? Also immer wieder auf den gleichen Punkt. Aber die Frau, also die meinte auch, dass ich jetzt bald ganz reich werde. Überraschung. Ja, weil wir dir jetzt aus Mitleid sehr viel Geld geben werden, gleich im Ausgang. Bam, bam. Also ich würde mal sagen, Leute, wenn ihr diese nette junge Dame, die ihr gerade gehört habt, unterstützen wollt, dann geht auf patreon.com/podcastufob. Was Stefan da falsch geschrieben hat. Ja. Und spendet ein bisschen Geld für uns und da können wir dann sie vom Kaffee trinken einladen. Oder? Wir leiten es mal ein bisschen Trink weiter. Trink doch keinen Kaffee. Ein Euro davon geht einen guten Bierchen Zweck. Oder wir köpfen ein schönes Bierchen oder ein Sektlein oder ein Kümmerling oder sowas. Und dann machen wir uns einen schönen Abend, okay? Ist das was? Ja, danke, ist das Flori. Was? Dankeschön. Na, das ist doch was. Das ist der schönste schön. Tag in meinem Leben. Wunderbar. Wenn man dich live sehen will, wo kann man das tun? Alles klar. Hast du eine Website? lenakupke.org? Ich hab so eine peinliche Facebook-Seite mit 100 Likes. Wie heißt die? Lena Kupke, so wie ich heiße. Achso, ich dachte wegen peinlichen Namen oder so. Nein, Lena, so K-U-P-K-E. Gut, dann schaut alle mal auf Facebook vorbei, es lohnt sich. Lasst ein Like. Junge aufstrebende junge Dame. Und vielen Dank, dass du da warst. Gerne, vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Ja, immer gerne. Und ansonsten wünschen danke wir auch natürlich an eine schöne Woche. Vielen Dank und danke an Stefan. Danke. Für das vielen besonderen Dank an mich. Und ich würde sagen, wir sind ja ein UFO, deswegen heben wir jetzt ab.